Zeuge der Geschichte am Hofe Karls des Großen. 3-1 die erste. Meine verehrten Fernsehzuschauer, Sie wissen nicht wahr, oder Sie werden sich gewiss daran erinnern, dass es sozusagen dreimal ein deutsches Reich gegeben hat, vor vielen, vielen langen Jahren. Das Reich Karls des Großen, dann im vergangenen Jahrhundert das Reich Bismarckscher Prägung und schließlich in unserem Säkulum, wie wir Wissenschaftler schon mal gern sagen, dieses, naja, also dritte Reich. Ich warne, dass sich ja manch einer von uns heute gar nicht mehr so gern erinnert. Aber bitte nein, das war nur ein Scherz von mir. Das muss ja auch mal sein. Schön. Nun, wir wollen uns aber heute mit dem ersten Reichsgründer beschäftigen. Und da habe ich Ihnen wieder ein Bildchen mitgebracht, eine zeitgenössische Darstellung, die Sie hier sehen können. Und die zeigt uns, wie der große Karl, nicht wahr, der Kaiser, so ganz gemütlich mit übereinandergeschlagenen Beinen da sitzt. Und neben ihm, da steht ein Zeitgenosse, ich war wieder ein Zeuge der Geschichte, den wollen wir nun einmal fragen, wie er denn nun damals diese ganzen Dinge alle erlebt hat. Ach, wer ich? Ja, Moment mal, Augenblick. Ach, das ist ein Blödsinn hier, mit dieser neumodischen Blumenkram. Nicht? Oh, verdorren, oh, siehste, schon wieder, nicht? Das haben die Mönche haben die angeschleppt. Nicht? Da kann man sich aber ganz schön an den Fingern dran pieken. Also, nicht an die Mönche, nicht an diese sogenannte Edelrosen hier. Das ist ein Kokolores alles. Ja, hier, der hohe Herrschaften riechen dran, nicht? Und unser eins hatte Malessen mit. Ist doch wahr. Dabei, ich meine, ich mache das alles nur aus Gefälligkeit, nicht? Ich bin ja vom Beruf, bin ich ja Krieger, ne? Ja, ich habe die ganzen Sachen mitgemacht. Letztes Jahr in Spanien bei der Sarazenen, nicht? Dann unten der Awaren, nicht? Bei der Sachsenaufstände hätte ich beinahe noch den Nahkampfspargel gekriegt, ehrlich. Ja, aber ich meine hier in Aachen, nicht, da gefällt mir auch ganz gut, nicht, weil der Kaiser, nicht, ist ja, kann man sagen, ein angenehmer Vorgesetzter, nicht, wegen seiner großen Gerechtigkeit. Sieh, also ehrlich, wenn der Mann morgens aufwachen tut, nicht, dann fängt er gleich am Nachdenken, wie er die Gerechtigkeit, nicht, den Tag, die Siegespalme da wieder, also dass er die da wieder schön am Blühen kriegt, ne? Und dann ist er ja fleißig und tüchtig, sie, der hat, dass ich jetzt nicht lüge, ich glaube, die vierte Frau, nicht, die erste hat er ja nach einem Jahr wieder zurückgeschickt an seinen Schwiegervater, nicht, da war wohl noch Garantie drauf, aber sonst nichts viel mit los, ne? Und von der Zeit hat er allein 10 Blagen, nicht, dann hat er 5 feste Nebenfrauen, nicht, und zu alle ist er immer gleich gerecht, das ist natürlich doch ein schöner Zug von dem Mann, ne? Ja, nur die Mädels dürfen natürlich nicht heiraten, ne? Das ist klar. Aber du hast die eine, nicht? Die Bertha hat ja von seinem Freund Angli-Bert was Kleines gekriegt, ne? Da war aber Gönner, nicht? Also hat ein Auge zugedrückt. Aber sonst, oh Junge, gegen die eigene Familie hart wie Dingens, nicht? Sein Schwiegervater Desiderius eigenhändig im Kloster rein, nicht? Komm bloß ab durch die Mitte, weg war er, nicht? Jo. Ja, der aber war die Gerechtigkeit, nicht? Das ist eben, kann man direkt sagen, war da richtig sein Hobby, ne? Ja, und genauso mit der Sachsen oben, die Pferden an der Aller. Ich, ja, wer nicht parieren wollte, bitteschön, der muss sich dann aber auch nicht wundern, wenn der hier hinterher dumm aus der Wäsche guckt bei der Hinrichtung, ne? Ja, 4.500 Herrschaften waren da, nicht? Also ehemalige Herrschaften, nicht mal, ne? Jetzt ist ja, ne, ist nichts mehr, sind sie selber in Schuld, ne? Und dann die ihren Herzog, nicht? Das war so ein unangenehmer Mensch, dieser wie du Kind, nicht? Also, ich weiß ja nicht, wie man den seine Leute dann verhackstückt hat, nicht? Da musste er sich anschließend nicht zur Strafe taufen lassen, nicht? Dass er wenigstens auch ein bisschen was mit abkriegt, nicht? Dass die Gerechtigkeit eben gleichermaßen da eben jeden am Kragen geht, nicht? Dass diese, gibt so einen Spruch, nicht? So gleiches Recht für alle, nicht? Dass das immer schön gewahrt bleibt, ne? Ja, und nun haben wir noch diese sogenannte Gesetze, nicht? Ja, wer Pferdefleisch isst in den Frankenreichen, nicht? Der ist ja automatisch darüber quitt, ne? Das ist klar. Oder wenn einer der Kohldampf überwand, nicht? Dass er schon mal die Fastengebote nicht einhält. Ja, wenn er erwischt wird, bitte, auch gar nicht erst weiter ist. Nicht, das hat keinen Wert mehr. Ja, wie gesagt, nur wenn das rauskommt. Nicht sonst hat er Schwein gehabt. Ne? Aber die Gerechtigkeit, wissen Sie das? Er soll eine Plage lesen und schreiben lernen. Nicht? Und der Kaiser selbst macht auch mit, nicht? Weil er eben keine extra Bratwurst da so veranstalten will. Nicht? Und hat er Tafel und Griffel immer unter Kopfkissen, nicht? Und nachts, wenn mal nichts los ist, nicht? Oder dass er vielleicht nicht pennen kann, ich hole da raus, nicht? Und lernt er eigenhändig auch diese Buchstaben, nicht? Dass die Gerechtigkeit eben auch in den Bette da nicht verloren geht, ne? Ja, nur ist aber so, ich meine, das Reich ist ja so groß bei uns, nicht? Kann schon mal sein, dass einer von den Grafen hinten in der Provinz da ein falsches Urteil ausstößt, nicht? Und ein Unschuldiger in den Sack niesen muss, nicht? Und für so Fälle hat der Kaiser dann diese Sendgrafen, nicht? Die sind dauernd auf Achse, nicht? Und wenn sie was gewahr werden, dass da ein Unschuldiger über der Klinge musste, nicht? Dann, ach, schlagen die gleich Krach, nicht? Und dann muss sich aber der betreffende Gerichtsherr bei seinem Opfer noch da ganz schön entschuldigen, nicht? Dass die Gerechtigkeit eben auch nach dem Tode, nicht? Soll die immer dann noch schön da gewahrt bleiben. Ja, sicher. Ich meine, es gibt ja immer so ein paar Miesmacher und Querelanten, nicht? Auch bei uns, die sagen, jo, dass die Gerechtigkeit auch doch eigentlich viel zu scharf wäre. Nicht, wenn zum Beispiel einer der Oma stirbt, nicht? Und tut er so Feuer bestatten, ja, wenn der erwischt wird, nicht? Bitte, kann er sich gleich daneben legen, nicht? Und sagt die Tage noch der Gaugraf Ellersieg, nicht? Das ist ja auch so ein Weichenheini. Sagt er, nee, da wäre Ihnen aber noch die Todesstrafe zu grausam für. Ja, hören Sie mal, der Mann ist ja bescheuert. Ich meine, wo kämen wir denn sonst hin? Ich meine, ohne Todesstrafe, da gibt das doch gar keine Gerechtigkeit. Ne? Ist doch wahr. Sie sehen, meine verehrten Zuschauer, wie unheimlich modern die damalige Zeit damals schon war. Denn dieses mittelalterliche Gerechtigkeitsgefühl ist ja in vielen von uns auch heute noch durchaus lebendig. Ich meine, ich könnte Ihnen da Namen nennen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke. Werden Teufel tun mir hier Läuse in Pelz. 035. Wo hatte ich denn mein Butterbrot? Wo ist denn jetzt mein Butterbrot?